Oh, einen wunderschönen guten Tag allerseits. Gerade kam eine Fehlermeldung. Jetzt scheint es doch funktioniert zu haben. Herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Gassner. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Wir sind wieder live ungeschnitten und frisch von der Webcam. Und ich habe ausnahmsweise ein Buch-Unboxing, weil der Termin verhältnismäßig aktuell ist. Ich kann mal gucken, wie aktuell. Gerade habe ich es rausgesucht. Die Person hat am 5. Mai 1818 Geburtstag, ist in Augusta Treverorum, auch Trier genannt, geboren. Lustigerweise war ich da letztes Jahr, ziemlich genau ein Jahr vor diesem Geburtstag. Und da waren alle schon am Vorbereiten und am Machen und am Tun, eine neue Statue und so weiter. Und das Buch ist auch aus dem Westhafen Verlag. Das ist derselbe Verlag, von dem ich kürzlich auch diese 95 Thesen von Luther besprochen habe. Und wir haben wieder einen großen Deutschen vor uns, einen Deutschen, der sozusagen weltweit Wellen geschlagen hat. WWW. Nein, nicht der Erfinder des WWW. Ist da im Jahr 1800, war das 1818? Ja, 1818 geboren. Sondern dieser Herr hier. Das ist nicht das Originalcover von Marx Engels Manifest der Kommunistischen Partei, sondern das ist meine Reklamausgabe aus den 80er Jahren. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich mir das gekauft habe, aber es muss irgendwann in Klasse 10 oder 11 gewesen sein. Da habe ich dann diese entsprechend historischen Worte, ist gar nicht von Seite 1, sondern da kommen erstmal ein paar Vorworte und dann kommt noch mal ein Vorwort und dann kommt noch mal ein Vorwort und dann kommt noch mal ein Vorwort und dann kommt noch mal die Vorwort der polnischen Ausgabe zur italienischen Ausgabe und dann geht's los, ein Gespenst geht in Europa, geht um in Europa das Gespenst des Kommunismus. Ja, und der Westhafen Verlag hat hier auch was gemacht, und zwar nicht irgendwie das Manifest der Kommunistischen Partei kommentiert, sondern der Westhafen Verlag hat was anderes gemacht. Ich meine, wer den Videotitel anguckt, der weiß es schon. Die haben hier Folgendes. Ich habe noch nicht reingeguckt, es könnte was ganz anderes drin sein. Die haben das hier gemacht. Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, gemeinverständliche Ausgabe. Besorgt von Julian Borchardt. Ja? Ich finde jetzt mein Cover auch nicht schlecht. Also, das habe ich, glaube ich, irgendwo abgepaust aus dem Geschichtsbuch. Also, ne, die beiden haben eine gewisse Ähnlichkeit. Ich finde, er sieht eher so ein bisschen Jesus-mäßig aus. Ne? Gut, also wie auch immer, der hat hier so eher so eine fraktale Struktur. Kann man das sehen? Ja. Gut, also Kritik der politischen Ökonomie, Kompaktausgabe in einem Band. Und da hat dieser Julian Borchardt, hat, okay, das ist eine Ausgabe, wie ich jetzt gerade sehe. Also Westhafen Verlag Frankfurt am Main 2018. Achso, ja, genau, da wurde mir jetzt wieder gesagt, da muss ich jetzt ja gleich mal nach dem Preis schauen, das vernachlässigt. Aber Preis, Geld ist ja eigentlich irrelevant, ja, vor allem wenn es um Marx geht. Auf jeden Fall, also die ist im Jahr 1920 erschienen. Das ist also jetzt nicht was, was hier extra gemacht worden ist. Und es ist auch, man sieht es so im Druckbild, hat das so was Klassisches hier, ja. Also kann man das jetzt sehen, ja. So ein klassisches Bleisatzdruckbild, was natürlich auch was Schönes hat, wenn das gut reproduziert ist hier. Dann gab es eben nochmal eine erweiterte Neubearbeitung von 1931. Und man hat dann eben hier versucht, dass man die ganze Rechtschreibung und Ausdrucksweise des Originals beibehält. Ob das dann natürlich noch allgemein verständlich ist, weiß man nicht. Ja? Jetzt mal gucken, ob es da noch ein Vorwort gibt. Vorrede des Herausgebers zur ersten Auslage. Ja? Novemberrevolution 1918, also das heißt, es ist jetzt hier wirklich die Vorrede von diesem Julian Borchardt und dann gibt es noch eine Vorrede zur dritten Auflage und zur Neubearbeitung. Und ja, inwiefern das jetzt natürlich Original Marx ist, weiß man nicht, müsste man dann mal vergleichen. Aber es kommt mir zumindest so vor, also das hat jetzt hier 350 Seiten. Also es scheint mir auf jeden Fall deutlich komprimiert zu sein gegenüber den Originalausgaben. Wobei so eine Marx-Engels-Werkausgabe, das steht bei mir jetzt nicht im Regal, sondern eher, wie gesagt, nur solche Fitzelchen davon. Da bin ich die falsche Generation. Da bin ich ein bisschen ein Hauch zu jung, dass bei mir Marx-Engels-Werkausgaben im Regal stehen, obwohl durchaus Leute meines Alters, da habe ich das alles schon gesehen und erlebt, dass da die MEWs rumstehen. Gut, also das war jetzt sozusagen das Unboxing. Ich werde da immer mal wieder drin lesen. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich sowas mache wie sozusagen Random Marx, so jeden Tag ein Marx, also so blub, ja, so bibelmäßig, ja, und dann hier sagen, die relative Übervölkerung existiert in allen möglichen Schattierungen, jeder Arbeiter gehört ihr an während der Zeit, wo er halb oder gar nicht beschäftigt ist. Also Übervölkerung ist jetzt hier sozusagen Arbeitslosigkeit ist gemeint. Also sagt die Mutter, mehr, es sind mehr Leute da als Arbeit. Ja? Sowohl in den eigentlichen Fabriken wie in allen großen Werkstätten, wo Maschinerie verwandt wird oder auch nur die moderne Teilung der Arbeit durchgeführt ist, braucht man massenhaft männliche Arbeiter bis zur Zurücklegung des Jugendalters. Dieser Termin einmal erreicht, bleibt nur eine sehr geringe Anzahl in den geselben Geschäftszweigen verwendbar, während die Mehrzahl regelmäßig entlassen wird. Also, auch interessant, ja, Arbeitslosigkeit war damals jetzt nicht, also jetzt Jugendarbeitslosigkeit scheint etwas weniger das Problem gewesen zu sein, sondern dass die Leute, sobald sie nicht mehr ganz so fit waren, halt entlassen wurden. Ja. Also vielleicht mache ich das, dass ich jeden Tag so ein Schnipsel Marx, eins Schnipsel Marx oder so, ein Tweet Marx, ohne dass ich jetzt die Zeichen abzählen will, dass man einfach mal ein paar Absätze nimmt und dann so ein bisschen philosophiert, so jetzt können wir hier sagen, ja, wie ist es jetzt, ja, die Älteren, so 50 plus, die sind auch oft arbeitslos, aber jetzt nicht so sehr die am Fließband oder so, sondern es sind eher die arbeitslos auch in den Kopfjobs, die dann eigentlich zu teuer werden, ja, oder die man dann halt irgendwann mal austauscht gegen billigere, günstigere Arbeitskräfte, denen man aber auch nachsagt, sie seien im Kopf nicht mehr so mobil, während es hier offenbar auf die körperliche Stärke und Fitness ankam. Und auf uns rollt natürlich auch die verstärkte Digitalisierung zu, wo sich die Experten immer noch kloppen und sich noch nicht so ganz entschieden haben, ob jetzt das massive Arbeitslosigkeit erzeugen wird, was dann das Grundeinkommen nötig machen würde. Und es wäre ja so eine Idee, die durchaus so in der Verlängerungslinie der Gedanken von Marx liegt. Also vielleicht mache ich das so ein Schnipsel Marx, nicht vielleicht jeden Tag, aber immer mal wieder, dass ich immer mal wieder diesen mache und dann vielleicht auch zwei oder dreimal hintereinander. Im Januar 1866 standen vor einer Londoner großen Jury drei Eisenbahnarbeiter, ein Zugbegleiter, ein Lokomotivführer und ein Signalgeber. Ein großes Eisenbahnunglück hat hunderte von Reisenden in eine andere Welt befördert. Das ist aber schön gesagt. Die Nachlässigkeit der Eisenbahnarbeiter ist die Ursache des Unglücks. Sie erklären vor den Geschworenen einstimmig, vor 10 bis 12 Jahren habe ihre Arbeit nur 8 Stunden täglich gedauert. Während der letzten 5 bis 6 Jahre habe man sie auf 14, 18 und 20 Stunden aufgeschraubt und dabei besonders lebhaften Zudrang der Reiselustigen, wie in den Perioden der Extrazüge, währte sie oft ununterbrochen 40 bis 50 Stunden. Also fast interessanter als inhaltlich, finde ich jetzt, das kann man das sehen, das kann man vielleicht nicht so gut sehen. Die benutzen hier als Bisszeichen den Gedankenstrich, also diesen langen Gefiertstrich. Ich glaube, der heißt Gefiertstrich. Ja? Also Überstunden wäre jetzt was, worüber man philosophieren könnte. Ne? Also dass, wenn keiner mehr Überstunden macht, hätten vielleicht alle Arbeit. Ja, und Überstunden sind auch vielleicht nicht wirklich nötig, weil jemand wird ja bezahlt dafür, dass er 8 Stunden oder im Monat oder am Tag arbeitet oder eben 37,5 oder 35 die Woche. wenn wir vielleicht alle 30 Stunden arbeiten würden, in einer 4-Tage-Woche oder irgendwas in der Art, dann wäre vielleicht auch alles besser, weil dann mehr Leute was zu tun hätten und die anderen weniger gestresst werden, wer weiß. Ja. Vielleicht muss man das zur Verpflichtung machen, dass man Überstunden nicht auszahlen darf, sondern immer in Freizeit nehmen muss. Dann bleibt den Firmen nichts anderes übrig, als entsprechend Leute vielleicht auch auszubilden. Man kann nicht über Fachkräftemangel klagen und kann da entsprechend dann sagen, ja, aber zum Ausbilden haben wir keine Zeit, wir müssen arbeiten. Also bisher kommt mir das so vor, als wenn hier kleine Zufallsschnipsel durchaus immer einen kleinen Gesprächsbeitrag bieten könnten. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn zu diesen Schnipseln oder generell zu Marx, was hat Marx in eurem Leben bedeutet? Und ich meine jetzt nicht Kardinal Marx, der gerade den Söder abgewatscht hat, weil der Söder nicht wusste, dass Kreuze kein Kulturzeichen, sondern ein religiöses Zeichen sind. Surprise. Ja, vielleicht kennt er nur andere Kreuze. Wollen wir jetzt nicht im Detail diskutieren. Aber das wäre vielleicht eine ganz schöne Idee, jeden Tag so ein Schnipsel Marx zu nehmen und oder zwei oder drei und das so ein bisschen in die Gegenwart zu verlängern und zu überlegen, was heute da Sache ist. Also 50 Stunden am Stück im Dienst zu sein für einen Zugarbeiter, das ist natürlich schon eine Geschichte, und dass dann Unfälle passieren, das sollte in der Tat nicht sein. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, ich habe da Lust zu, zumindest gelegentlich mal hier den Charlie Marx herzunehmen und mal reinzupieksen, weil ich werde sicher nicht weder bis zu seinem Geburtstag am 5. Mai, 5.5., ne? Ihr wisst, 25.5. ist dann Towel Day, 5 Quadrat, der Gedenktag an DNS, Douglas Noel Adams, mit seinen Hitchhiker's Guide to the Galaxy und Co. Aber 5.5. Karl Marx, das kann man sich jetzt vielleicht auch noch merken. Und 100 Jahre vor dem Ende des Ersten Weltkrieges kann man sich vielleicht auch merken. Dann hat man schon mal wieder was für seine Bildung getan. Okay, das arbeitet jetzt langsam in Geplapper aus. Es gebt mir doch ruhig in den Kommentaren einen Impuls, ob ihr das nett finden würdet, zumindest vielleicht im Mai oder wie auch immer eine Weile, jetzt mal jeden Tag eins Schnipsel Karl Marx oder so. Oder fünf Schnipsel Karl Marx. Mal gucken. Eins Schnipsel Karl Marx ist vielleicht nicht schlecht. Dann manchmal noch ein Bonus-Schnipsel dazu zu machen. Also sagt mir, wie ihr es gerne hättet, ob ihr die Idee doof findet. Freue ich mich über Rückmeldungen. Ich freue mich auch, wenn ihr abonniert. Ich freue mich, wenn ihr ein Däumchen nach oben gebt. Ich freue mich, wenn ihr abonniert habt und dann auch noch die Glocke drückt. Dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es ein neues Live-Video gibt. Die Verlinkung hier zu dem Büchlein und den Preis, ich gucke den Preis schnell kurz nach, Moment. Die findet ihr bei blog.literaturwelt.de. So, genau. Jetzt kurz gucken. Also ich finde es ja eigentlich ehrlich gesagt immer schöner, wenn gerade bei einem Buch, wo sowieso Preisbindung gilt, finde ich es eigentlich immer schön, wenn das da auch irgendwie aufgedruckt ist, was es denn kostet. Da haben wir einen Marx. 1990, ja, 1990 für dieses Basiswerk des Kapitalismus. Jemand hat, ich habe jetzt einen Artikel über Marx gelesen, wo jemand meinte, es sei ja ein totaler Kapitalismus-Fan eigentlich gewesen, weiß ich jetzt nicht so genau. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es jetzt auch so eine Fernsehgeschichte, wo das, glaube ich, in zwei Teilen oder in vier Teilen gibt, so eine Miniseries. Da hieß es schon freundlicher Opa mit Wallebart oder so. Ich werde es mir aufnehmen und werde es irgendwann gucken. Wird man sehen müssen, was das jeweils taugt. Okay, also für 19,90 seid ihr dabei. Bei blog.literaturwelt.de findet ihr dieses Video eingebunden und auch eine Box, wo ihr dann direkt klicken könnt. Da kriege ich dann auch noch einen 1,50 €, ganz im Sinne des Kapitalismus, habe ich dann auch was davon, wenn ihr das Buch über dieses Link kauft. Vielen Dank, tschüss, lebt lange und in Frieden und möge der Saft mit euch sein. Bye, bye.